Raskolnikow war fast in demselben Augenblick eingetreten, als die anderen vom Friedhof zurückkehrten. Katerina Iwanowna war überaus erfreut, ihn zu sehen. Erstens, weil er der einzige Gebildete von allen Gästen war und, wie man weiß, in 2 Jahren an der hiesigen Universität einen Lehrstuhl einnehmen werde. Und zweitens, weil er sich sofort und ehrerbietig entschuldigte, dass er zu der Beerdigung trotz seines aufrichtigen Wunsches nicht hatte kommen können. Sie stürzte sich buchstäblich auf ihn, setzte ihn bei Tisch neben sich zur linken Hand, zur rechten saß Amalia Iwanowna, und wandte sich ununterbrochen an Raskolnikow, trotz ihrer beständigen Unruhe und Sorge, ob das Essen auch richtig herumgereicht wurde und alle auch bedient wurden, trotz des qualvollen Hustens, der sie alle Augenblicke unterbrach und ihr Schmerzen verursachte und der sich in diesen letzten 2 Tagen besonders verstärkt zu haben schien. Sie beeilte sich, ihm halb flüsternd alle angestauten Gefühle und ihre ganze gerechte Entrüstung über das misslungene Totenmahl mitzuteilen, wobei die Entrüstung oft unabsichtlich und ohne jede Berechnung von einem ausgelassenen Lachen über die versammelten Gäste, besonders aber über die Vermieterin, verdrängt wurde. »An allem ist diese Pute schuld. Sie wissen, wen ich meine. Die da, da, da!« Und Katerina Iwanowna deutete unauffällig mit dem Kopf auf die Vermieterin. »Sehen Sie, wie sie die Augen aufreißt. Sie fühlt, dass wir über sie reden, kann aber nichts verstehen. Pfui, so eine Eule!« Sie hustete. »Und was will sie mit ihrer Haube? Haben Sie gemerkt? Sie möchte gern, dass alle Gäste meinen sollen, sie beschütze mich und erweise mir mit ihrer Anwesenheit eine Ehre. Ich habe sie gebeten, wie man eine anständige Person bittet, bessere Leute, und zwar die Bekannten des Verstorbenen, einzuladen. Und sehen Sie nur, wen sie hergebracht hat. Narren, Schmutzfinken. Sehen Sie nur diesen da mit den Pickeln im Gesicht. Das ist doch ein Ekel auf 2 Beinen. Und diese Pollacken. Niemand. Niemand hat sie vorher hier gesehen. Ich auch nicht. Wozu sind sie gekommen, frage ich sie. Wie brav sie da sitzen, alle nebeneinander. Heda, rief sie plötzlich einem von ihnen zu. Haben Sie schon von den Blinis gehabt? Nehmen Sie doch noch. Trinken Sie Bier oder wollen Sie lieber Wodka? Sehen Sie, er ist aufgesprungen und verbeugt sich. Sehen Sie, wahrscheinlich sind Sie hungrig, die Armen. Nun, macht nichts, sollen Sie essen. Sie lärmen wenigstens nicht. Nur ich habe Angst um die silbernen Löffel der Wirtin.